wohin führt mein Weg? Ist's recht, ist's falsch, ach fänd ich Gewissheit. Es zwingt mich der Augenblick, doch ist es geschehen, gibt es kein Zurück. In mir tobt ein Sturm, entreißt der Wind mir all meine Fesseln. Könnt ich mich denn je von Zweifel noch befreien? Wann bin ich bereit, was ich bin zu sein? Gelöst und frei, ich seh die Kraft herbei, einfach nach vorne zu sehen und für mich selbst einzustehen. Geboren zu mir, ach, wenn's nur möglich wär, mein Schicksal nimmt seinen Lauf, bring ich den Mut und die Kraft dazu auf. Die Zeit verlangt nach freiem Geist, der neu die Richtung weist und das System entblößt. Die Last vertraute Tradition, sie zwingt und mahnt den Sohn, nicht hinzusehen und still zu stehen. Gelöst und frei, ich spür den Mut herbei, nur auf mich selbst zu bauen und dieser Kraft zu vertrauen. Nach vorne. Bringt mir die Zukunft.